Rasch fuhren die drei mit den Rädern in das nur wenige Meilen entfernte Dorf. Victoria hatte sich an Bens Taille festgehalten, was diesem nicht unangenehm gewesen war. Doch diese Gedanken verflüchtigten sich schnell, als sie Liz Kelly aus dem Gasthof rennen sahen. Schnell, Kinder, lauft weg! Oh Gott, das wird ein böses Ende nehmen. Jack hat eine Pistole. Jack? Jack Horowitz? Er bedroht einen Gast. Ich glaube, er wird ihn erschießen. Ben, wir müssen dazwischen. Nur wir werden das verhindern können. Bleibt alle hinter mir. Mr. Horowitz, nehmen Sie die Pistole runter. Das verstehst du nicht, Ben. Erzähl es ihnen, Josef. Erzähl ihnen, wie du deine Frau umgebracht hast. Meine Schwester. Halte deinen Mund. Was hat das alles zu bedeuten, Mr. Horowitz? Umgebracht? Ich verstehe das alles nicht. Mr. Horowitz, bitte. Und die Untote, die nun jede Nacht versucht, zu dir zu gelangen, das ist deine zweite Frau, nicht wahr? Du wirst keine Lügengeschichten mehr über mich verbreiten. Lügengeschichten, Josef? Ben war langsam näher gekommen. Instinktiv handelte er, als Mr. Horowitz den Hahn der Waffe spannte und ergriff den Arm des alten Mannes. Ich habe die Pistole. Bleiben Sie ruhig sitzen, Mr. Horowitz. Mr. Sikorski, Sie bluten am Arm. Ich habe Glück gehabt. Es war nur ein Streifschuss. Mr. Horowitz, warum haben Sie das gemacht? Er wird Ihnen nichts erzählen, meine Damen. Du hast alles zerstört. Mein neues Leben, meine Existenz. Ich wollte das alles nicht. Ich wollte das nicht.